So, herzlich willkommen wieder zu unserem Glory Life School Livestream hier aus dem Glory Life Zentrum. Seid herzlich gegrüßt, ihr seid alle hier im Geist mit dabei. Wir segnen euch, wir segnen eure Familien, wir segnen eure Kinder, wir segnen eure Nachbarschaften und all die Menschen, die euch am Herzen liegen in dieser Zeit. Und wir rufen jeden Tag einfach den Schutz Gottes über jedem Einzelnen von euch aus. Und dass jeder Einzelne sowohl geistlich als auch seelisch als auch körperlich wirklich top drauf ist in allem. Und das glauben wir, dass Gott uns wirklich total gut einfach durch diese sogenannte Corona-Krise hindurchführt und dass jeder Einzelne daraus gestärkt hervorgeht. Es ist uns absolut ein Anliegen. Wir beten jeden Tag für euch, für jeden Einzelnen ganz besonders. Und wir glauben, dass jeder Einzelne wirklich stärker aus dieser ganzen Sache hervorgeht. Und ich lade euch ein, jetzt wirklich für diese beiden Stunden auch da wirklich dabei zu sein, alles rauszuziehen, weil da werdet ihr noch wirklich Handwerkzeug an die Hand bekommen, einfach um gut durch diese Zeit und stärker als je zuvor hindurchzukommen. Ja, Halleluja. So ist es, weil Jesus hat den Coronavirus schon besiegt. Das heißt, Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt sie überwunden, weil größer ist der in euch ist, als der in der Welt ist. Und ich kann euch weiterhin versichern, es ist uns nach wie vor niemand bekannt in der ganzen Glory Life Bewegung, der an diesem Virus erkrankt wäre. Und das glauben wir auch, dass es so bleibt. Und es geht hier allen gut, auch allen Mitarbeitern, die diese Livestream-Gottesdienste möglich machen. Es geht uns allen gut, wir haben keinerlei Ausfälle in irgendeiner Weise und das glauben wir, dass es auch so bleibt. Wir hatten ja jetzt am Sonntag einen gewaltigen Livestream-Gottesdienst, unser erster Sonntag-Livestream-Gottesdienst und es war tatsächlich der Gottesdienst mit der höchsten Teilnehmerzahl, den wir jemals in der Geschichte von Glory Life hatten. Es waren allein 850 Geräte waren zugeschaltet. Das heißt, an vielen Geräten, habe ich gehört, saßen 2, 3, 5 Leute. Also es ist sicher nicht so hochgegriffen, wenn wir sagen, dass mindestens 1500 Leute den Gottesdienst letzten Sonntag verfolgt haben. Und wir haben sehr viele starke Zeugnisse bekommen. Auch ich werde nachher ein paar vorlesen, was passiert ist, Wunder, die passiert sind, Worte der Erkenntnis, die ins Schwarze getroffen haben, Leute, die ermutigt wurden. Von überall her haben wir Zeugnisse bekommen, sogar aus Teneriffa, Spanien, aus Barcelona, aus Frankreich, aus Liechtenstein. Wir grüßen euch einfach alle, auch die ihr jetzt zugeschaltet seid in den unterschiedlichen Ländern und Nationen oder die ihr dieses Video einfach auch im Nachhinein als Glory Live Schüler hören werdet. Wir haben auch in der Glory Life Schule weiter Zuwachs. Wir sind jetzt bei fast 500 Glory Life Schülern, die einfach mit dabei sind und das ist eine super Sache. Und wir werden übrigens schon jetzt, kann ich euch darauf hinweisen, kommenden Sonntag werden wir einen Livestream-Gottesdienst und zwar einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst haben. Wir haben ja nach Plan Herrlichkeits- und Wundergottesdienst jetzt am Sonntag und das werden wir auch machen, weil auch über Livestream funktioniert die Wunderkraft Gottes genauso. Das heißt, du kannst jetzt am Sonntag deine Freunde, Bekannte, Verwandten, Arbeitskollegen, Ungläubige, Kranke, Gebundene einfach einladen und mit dazu in den Livestream reinholen, weil wir werden die Wunderkraft Gottes ganz, ganz stark erleben und Menschen werden berührt werden und sich bekehren und verändert werden und es wird eine ganz, ganz starke Sache. Wir haben ja am Sonntag Zeitumstellung. Und deswegen machen wir ausnahmsweise den Livestream-Gottesdienst um 10.30 Uhr anstatt um 10 Uhr. Ja? Das heißt, ihr müsst ja eine Stunde früher aufstehen nach alter Zeit, also bekommt ihr eine halbe Stunde geschenkt, so dass es für alle annehmbar ist. Ja? Und so freuen wir uns einfach auch auf diesen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst am kommenden Sonntag. Gut, ja. Ja, toll einfach, dass ihr dabei seid, dass wir zusammen sind, ja, auch wenn wir euch nicht direkt sehen, aber wir wissen im Geist, wir sind verbunden, wir sind durch seine Liebe, durch das Band seiner Liebe miteinander verbunden und das verbindet uns einfach über alle Grenzen hinweg, über alles hinweg und das ist einfach wunderbar. Eine Familie sind wir, eine Liebesfamilie, Halleluja. Genau. Auch wenn wir euch momentan nicht drücken können, wir drücken euch im Geist und ich drücke einfach mal stellvertretend meine Frau für euch alle, weil die darf ich drücken, Halleluja, dagegen gibt es kein Gesetz. Also seid gedrückt im Geist von uns beiden und jetzt wollen wir einfach in eine Zeit des Lobpreises hineingehen hier in der Glory Life Schule. Ich habe ja am Sonntag und auch letzte Woche schon, habe ich gesagt, die Strategie Gottes auch gegen diese Krise beginnt immer mit Lobpreis und Anbetung. Ja, 2. Chronik, Kapitel 20. 20, Vers 20, das Wort Gottes an Josaphat, sende die Lobpreiser vorne draus. Ja? Das Erste immer für den Durchbruch ist immer Lobpreis und Anbetung. Das heißt, durch Lobpreis und Anbetung wird ein Weg gebahnt für uns, wirklich auf die Ebene zu kommen, wo wir eins werden mit dem Plan Gottes für diese Zeit. Weil du musst immer dir diesen Satz vor Augen führen, den ich auch letzte Woche schon gesagt habe, nämlich dieser Satz, die Welt hat eine Krise, aber Gott hat einen Plan. Halleluja. Und diesen Plan, den hat Gott schon gehabt, bevor diese Krise überhaupt begonnen hat. Das heißt, er ist in keiner Weise überrascht oder überfordert, sondern er weiß, was er tut. Und selbst wenn wir nicht sofort im ersten Moment, wenn solche Dinge passieren, wissen, was ist jetzt die Antwort Gottes drauf, weil unsere Seele einfach noch nicht drauf vorbereitet ist, können wir trotzdem wissen, dieser Plan Gottes steht bereits fest in alle Ewigkeit. Und alles, was wir tun müssen, ist einfach uns darauf einklinken, auf diesen göttlichen Plan. Weil das Wort Gottes sagt in Jesaja 55, und damit möchte ich noch beginnen, Jesaja 55, Vers 8 und 9 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, der Plan Gottes, der feststeht vor aller Zeit, ist ein Plan, der auf einer höheren Ebene liegt, als unser natürlicher Mensch das vielleicht wahrnehmen kann. Und trotzdem müssen wir uns dessen bewusst sein, auch wenn es hier heißt, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, heißt es nicht, dass wir nicht als Söhne der Herrlichkeit, als Kinder des neuen Bundes, nicht seine Gedanken kennen könnten. Nein, wir können sie kennen, wir können uns eintunen auf diese höhere Ebene, weil Jesus Christus den Himmel für uns aufgemacht hat. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn, er spricht vom geistlichen Menschen, unterweisen könnte? Und dann sagt er weiter, wir aber haben Christi Sinn. Das heißt, wir sind eins geworden durch Jesus Christus mit den Gedanken Gottes. Das heißt, wir können seine Gedanken denken, nur müssen wir einfach raus aus dieser natürlichen Ebene des Fleisches und der Seele und hochgehen auf die Ebene Gottes, der Geist ist, und auf dieser Ebene uns eins machen mit seinen Gedanken. Und dann wird sein Plan für uns auch in dieser Zeit mehr und mehr klar. Und ich glaube, dass heute Abend wirklich auch sein Plan für jeden Einzelnen von euch und für jeden Einzelnen von uns durch die beiden Lehrstunden, die wir heute machen werden, die erste Stunde werde ich machen und die zweite wird Irina machen, durch diese beiden Lehrstunden glaube ich, dass jedem Einzelnen von uns auch der Plan Gottes jetzt für jeden persönlich, für dich persönlich in dieser Zeit klarer werden wird, weil wir uns verbinden und mehr verbinden mit den Gedanken Gottes in dieser Zeit. Ja, das ist eine Zeit, in der wir mehr als je zuvor herausgefordert sind, nicht auf unseren eigenen Verstand zu vertrauen, nicht auf unsere eigene Seele zu hören, die vielleicht mit Ängsten, mit Sorgen, mit allen möglichen kommen will, sondern wo wir uns wirklich bewusst eintunen auf die Gedanken Gottes, die wir haben können, wo wir wegschauen von der Corona-Krise und hinschauen auf seinen Plan, uns eins machen mit seinem Plan und so mehr und mehr verbunden werden und eingetunt werden auf seinen Plan und damit wiederum zu Kanälen seines Planes hier auf der Erde werden können und auch in unserem eigenen Leben erleben können, dass sein Plan durchkommt mit unserem eigenen Leben. Und so, das ist die Marschrichtung heute Abend. Wir werden seinen Plan entdecken für unser Leben heute Abend als Söhne der Herrlichkeit in dieser Zeit. Und wir beginnen mit Lobpreis und Anbetung. Das Lobpreisteam, hier alles in vorgeschriebenem Sicherheitsabstand, steht hinter uns und ist bereit, uns da hineinzuführen, vorauszugehen. Ja, die Lobpreiser sind aufgestellt vor der himmlischen und vor der Armee des Herrn her, vor der Armee der Söhne Gottes, um uns einfach auf diese höhere Ebene zu katapultieren. Also da, wo ihr jetzt gerade seid, klingt euch mit ein, tunt euch mit ein, geht voll mit rein im Lobpreis, betet ihn an im Geist und in der Wahrheit, dort, wo ihr seid, in eurem Wohnzimmer, und dann werden wir eine gewaltige Zeit zusammen haben. Amen. Gehör, Gehör, über den ersten Himmel hinaus, über den zweiten Himmel hinaus. Also diese Krise, diese Corona-Krise wurde ausgelöst im zweiten Himmel. Da, wo die Dämonen zu Hause sind, da wurde diese Krise ausgelöst. Aber ich sage dir eins, diese Krise wird gelöst vom dritten Himmel her. Und indem du dich eins machst mit dem dritten Himmel, indem du höher gehst und dich eins machst mit den Plänen und den Gedanken Gottes, indem du in diese Vereinigung mit der göttlichen Natur, mit ihm, mit Jesus Christus hineingehst, gehst du ein in diese Ebene des Sieges, gehst du ein in diese Ebene der Herrschaft, gehst du ein in diese Ebene weit über alles andere hinaus. Halleluja. Und damit wirst du zu einem, der die Weichen stellt, und bist nicht mehr länger einer, über dem die Weichen gestellt werden. Vielleicht hattest du den Eindruck die letzten Tage, dass du wie fremdbestimmt warst in mancherlei Hinsicht, weil Dinge einfach von oben verordnet wurden, über dich einfach gekommen sind. Vielleicht musstest du ins Homeoffice wechseln oder deine Kinder sind jetzt zu Hause, wo sie vorher in der Schule waren. Oder sonst unvorhergesehene Umstände. Du kannst vielleicht deine Oma im Altersheim nicht mehr besuchen oder was auch immer. Aber Dinge, wo du wie den Eindruck hast, jemand anders hat irgendwie fremd die Weichen für dich gestellt. Aber ich sage dir, das ist nur ein Schein. Es ist eine Lüge. In Christus bist nach wie vor du derjenige, der die Weichen stellt. In der Einheit mit ihm aus seiner himmlischen Dimension heraus bist du derjenige, der die Weichen stellt. Wir als Söhne der Herrlichkeit sind diejenigen, die die Weichen stellen. Halleluja. Und wir sagen auch in dem Namen Jesu Christi, wo der Feind im zweiten Himmel einfach dieses Anrecht bekommen hat, aufgrund der Sünde, die in der Menschheit ist und auch die teilweise im Leib Christi ist, wo er dieses Anrecht bekommen hat, diesen Virus zu schicken und damit auch diese Pandemie der Angst auszulösen. Das sagen wir, wir bitten stellvertretend um Vergebung. Wir gehen hinein in den Thronsaal Gottes, ja, wir gehen hinein in den Gerichtssaal Gottes. Und da, wo der Feind sich scheinbar ein legales Anrecht genommen hat, um diese Sache auszulösen über der Welt, diese Pandemie der Angst auszulösen, das sagen wir, Richter des ganzen Universums. Wir bitten dich stellvertretend um Vergebung für all die Menschen und auch für uns selber, wo wir oder andere dir nicht vertraut haben, wo die Menschen auf ihre eigene Kraft vertraut haben, auf humanistische Werte anstatt auf dein Wort, wo sie vertraut haben den menschlichen Kräften und menschlichen Methoden und wo sie gedacht haben, sie haben alles im Griff und wo sie es teilweise jetzt noch denken, dass jetzt diese Maßnahmen es sind, die diese Sache in den Griff bekommen. Aber Herr, auch das ist eine Lüge. Sondern die Wahrheit ist, diese Krise wurde ausgelöst im zweiten Himmel in der unsichtbaren Welt. Aber sie wird gelöst aus dem dritten Himmel. Und Herr, so gehen wir jetzt einfach vor deinen Richterstuhl, Herr, und wir bitten dich um Vergebung für alle Schuld und Sünde, für alles, wo der humanistische Geist Raum hatte, wo wir dir nicht vertraut haben. Und wir appellieren an das Blut Jesu Christi, das reinigt von jeder Schuld und Sünde. Und wir nehmen das Blut Jesu Christi jetzt in Anspruch. Und wir rufen es aus über dem Leib Christi, über den Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, Frankreich, Spanien, all den Nationen Europas und der Welt, Herr. Und Herr, wir bitten dich jetzt um deinen Richterspruch der Gnade, Herr, dass du aus dem dritten Himmel diese Pandemie der Angst zum Ende bringst, Herr. In dem Namen Jesu Christi, dass die Zahlen nach unten gehen, die Infektionszahlen nach unten gehen, dass die Todeszahlen nicht weiter steigen in dem Namen Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du diese Sache wendest, Herr, von deinem Thron her, und dass wir daran Anteil haben dürfen als deine Söhne und Töchter, weil du sagst im Saharia, du hast uns Zugang gegeben zum Himmel. Du hast uns Zugang gegeben unter all den 24 Ältesten und all den lebendigen Wesen und all den Cherubim und Seraphim und gemeinsam und in Einheit mit Jesus Christus und besprengt mit dem Blut Jesu Christi können wir deinen Arm, Vater, bewegen in dieser Zeit, Herr. Und so sagen wir jetzt, ja, Herr, bewege deinen Arm zugunsten Kinder zugunsten des Leibes Christi und zugunsten der Nationen, Herr. Und lass diese Sache schnell zum Ende kommen, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Und Herr, lass aber auch niemand aus dieser Sache als denselben hervorgehen, der vorher war, sondern bewirke du Umkehr, bewirke du Buße, bewirke du Veränderung, Herr. Bewirke du Neuanfang, eine neue Hinkehr zu dir, Vater, ein neues Empfangen des göttlichen Lebens, Herr, ein neues Vertrauen in dich, eine neue Entschiedenheit, dir nachzufolgen, eine neue Radikalität im Leib Christi, Herr, eine neue Klarheit, Herr, dass wir erkennen, wie wichtig tatsächlich dein Wort ist, wie wichtig es ist, im Geist zu wandeln, wie wichtig es ist, Gemeinschaft miteinander zu haben im Geist und vorwärts zu gehen und diese Welt zu verändern, Herr. Danke für dein Feuer, Herr, dass du Neues sendest in dieser Zeit, Herr. Dein Feuer der Reinigung, Herr, und dein Feuer der Leidenschaft, Herr, für die Dinge Gottes. In dem Namen Jesus, Herr, in dem Namen Jesus, wir segnen unsere Nationen, Herr. Wir segnen die Nationen von hier aus, Herr. Wir segnen die ganze Welt, Herr. Wir segnen auch alle Regierenden und Verantwortlichen, Herr, dass sie jetzt in dieser Zeit sich zu dir wenden, Herr. Und dich um deine Hilfe bitten, Herr. Denn du hast den Plan. Die Welt hat die Krise, aber du hast den Plan, Herr. Und nur in der Welt haben wir Angst, Herr. Aber in dir ist die Welt bereits überwunden und deswegen fürchten wir uns nicht. Und so sagt Gott auch zu dir heute Abend nochmal und wieder ganz neu. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du bist sicher in meinen Armen. Halleluja. Und ich bringe dich sicher durch diese Zeit. Aber glaub nicht, dass ich dich unverändert durch diese Zeit bringe, sondern ich werde dir alles zum Besten dienen lassen, was jetzt vielleicht sich verändert hat im Äußeren. Ich werde es dir zum Besten dienen lassen im Geist. Und du wirst mit einer tieferen, stärkeren Beziehung zu Jesus und zum Vater aus dieser Sache hervorgehen, mit einem tieferen Gegründetsein in der Gemeinschaft mit Gott, mit einem tieferen Frieden, mit einem tieferen Vertrauen, mit größerer Liebe als je zuvor und mit größerer Freude als je zuvor. Halleluja. Und mit einem Glauben, der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wo die übernatürlichen Weltveränderer hervorgebracht werden. Jetzt ist die Zeit, wo du hervorgebracht wirst. Jetzt ist die Zeit, wo wir hervorgebracht werden, wie nie zuvor. Gerade während wir in dieser Waschmaschine sozusagen, in diesem Schleudergang der Corona-Krise sind. Halleluja. Beschleunigt Gott sein Werk noch. Also glaub nicht, dass Gott jetzt langsamer vorwärts geht. Nein, im Gegenteil. Er beschleunigt sein Werk. Vielleicht ist es so, natürlich, wir haben das Empfinden, um uns herum geht plötzlich alles langsamer. Um uns herum wird plötzlich alles ruhiger. Und das ist durchaus auch eine Chance. Aber gleichzeitig wirkt Gott beschleunigt in uns und in den Herzen der Menschen. Und da ist bereits dieser neue Schub, diese neue Welle von Erweckung, die im Untergrund bereits sich ankündigt und vorbereitet und die nur darauf wartet, dass sie auch im Sichtbaren und im Äußeren nach oben schwappen kann und diese Welt verwandeln kann. Halleluja. Oh, Halleluja. Ich weiß nicht, ob du das spüren kannst, aber wir sind so gesegnet hier in diesem Raum. Die Herrlichkeit Gottes ist so mächtig hier, die Gegenwart Gottes ist so mächtig da. Das Lobpreisteam ist so stark im Geist. Wenn du am Video bist, dann kannst du ihnen mal einen Applaus geben. Halleluja. Ist einfach eine starke Truppe, einfach, die uns hier vorangeht heute Abend. Und die Gegenwart Gottes ist einfach so stark hier. Halleluja. Und wir genießen seine Gegenwart. Halleluja. Und wenn du nicht alleine bist, jetzt gerade in deinem Zimmer, wo du zuschaust, dann sag einfach zu jemand, der in deiner Nähe ist, die Herrlichkeit Gottes ist hier bei uns im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo auch immer ihr seid oder im Schlafzimmer oder wo auch immer. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und dann darfst du Platz nehmen, wenn du nicht schon Platz genommen hast. Und dann beginnen wir mit der ersten Stunde heute Abend. Wir werden heute Abend wieder zwei Lehrstunden haben. Die erste Stunde werde ich machen heute Abend. Die zweite Stunde wird Irina machen. Und Beide Stunden sind auch ein Stück weit angepasst, auch an die aktuelle Herausforderung. Beide Stunden werden dir einfach eine Sicht geben für den Plan Gottes, den er hat mit dir gerade jetzt in dieser Zeit und was er gerade jetzt in dieser Zeit ganz besonders bei dir tun möchte. Ich glaube, dass Gott uns wirklich Dinge gegeben hat, Schlüssel gegeben hat, die er dir jetzt geben möchte in dieser Zeit, um wirklich aus dieser Zeit mehr als je zuvor gestärkt hervorzugehen. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich bin ja gerade in diesen Lehrstunden, die ich mache in der Glory Life Schule, immer noch bei dem gesamten großen Thema Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit. Und wir haben in diesen Stunden bereits gelernt, und wir können die Folie dazu auch an die Wand werfen, wir haben gelernt, dass in dieser Zeit der Wiederherstellung wir jetzt einfach in diesem Zeitalter der Herrlichkeit sind. Könnt ihr die Folie ranmachen, bitte? Wir sind jetzt in diesem Zeitalter, genau, da ist sie, in diesem Zeitalter der Herrlichkeit angekommen, nach verschiedenen Wiederherstellungsbewegungen seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts sind wir in diesem Zeitalter der Herrlichkeit, und ich war gerade die letzten Wochen dabei, ein bisschen darüber zu sprechen, über die Auswirkungen, die neue Schöpfung auf unser Leben als Söhne der Herrlichkeit hat. Und wir haben über verschiedene Herrlichkeitswunder und Herrlichkeitszeichen und über die Herrschaft der neuen Schöpfung, über verschiedene Bereiche gesprochen. Und das nächste Mal werde ich daran weitermachen. Aber ich werde heute eine Stunde zwischenschieben und ein wichtiges Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit zwischenschieben, weil ich glaube, dass es gerade jetzt in dieser Zeit für uns alle ganz, ganz wichtig ist. Und dieses wichtige Kennzeichen, und ich habe es schon mal auch in diesen Lehrstunden schon mal erwähnt, aber nur relativ kurz, und heute werde ich ausführlicher darauf eingehen. Und zwar ist dieses Kennzeichen, dieses wichtige Kennzeichen des Zeitalters der Herrlichkeit, ist das Zeitalter der Herrlichkeit ist ein Zeitalter, in dem wir als Söhne der Herrlichkeit es lernen und immer mehr gelernt haben, aus der Ruhe Gottes herauszuleben. Leben aus der Ruhe Gottes, das ist das Thema, Leben aus der Ruhe Gottes. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass uns gerade die Corona-Krise ganz besonders dazu hilft, diesen Schlüssel oder das zu lernen und so hineinzuwachsen, einfach wirklich in diesen Lebensstil des Lebens aus der Ruhe Gottes. Und ihr wisst ja, ich habe es die letzten Wochen auch immer wieder erwähnt und andere haben es auch erwähnt, das Zeitalter der Herrlichkeit, das zum Beginn des 21. Jahrhunderts gestartet ist, nach verschiedenen anderen Wiederherstellungsbewegungen, startet an einem Kreuzungspunkt, an einem prophetischen Kreuzungspunkt auf der Zeitlinie Gottes. Dahingehend, als wir jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts zum einen in das dritte Jahrtausend nach der Auferstehung Jesu Christi eintreten. Und wie ihr wisst, die Bibel sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und somit sind wir jetzt am Beginn des dritten Tages nach Jesus Christus. Das heißt, man könnte so sagen, nachdem vor 2000 Jahren der physische Leib Jesu Christi auferstanden ist, steht jetzt am dritten Tag nach seiner Auferstehung, denn der dritte Tag steht für Auferstehung, steht jetzt am dritten Tag im Geist nach seiner Auferstehung im dritten Jahrtausend der geistliche Leib Jesu Christi aus den Toten auf, und er nimmt das Vollmaß seiner Autorität und seiner Berufung wahr, und er verändert diese Welt in dieser Zeit wie nie zuvor. Und das ist der dritte Tag. Und gleichzeitig ist das 21. Jahrhundert auch der Beginn des siebten Tages. Und zwar des siebten Tages nach der Erschaffung von Adam und Eva, nach der biblischen Chronologie. Das heißt, wenn 1000 Jahre wie ein Tag sind, 7000 Jahre nach der Erschaffung von Adam und Eva vergangen sind, dann befinden wir uns geistlich gesprochen jetzt am siebten Tag der Menschheitsgeschichte. Und ihr wisst, der siebte Tag hat eine besondere Bedeutung in Gott und im Wort Gottes. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 3, und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn. Das heißt, er sonderte ihn aus, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Mit anderen Worten, der siebte Tag ist der Ruhetag. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter, wo wir es lernen, als Christen aus der Ruhe Gottes zu leben, beziehungsweise erstmal in die Ruhe Gottes einzugehen und dann aus der Ruhe Gottes herauszuleben. Es ist das Zeitalter der minimalen menschlichen Anstrengung und der maximalen Übernahme Gottes. Es ist das Zeitalter, wo unser Fleisch fällt und die Herrlichkeit Gottes sich entsprechend manifestiert. Die eigenen Werke hören auf und Gottes Werke beginnen. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, das Zeitalter der Herrlichkeit, der siebte Tag, ist genau das Gegenteil von Humanismus. Es ist genau der gegenteilige Geist sozusagen. Weil der humanistische Geist denkt, wenn ich mache, wenn ich es anpacke, dann wird's gut. Ich schaffe es, ich mache es. Er hat Ideen, er hat Gedanken und so weiter und er schafft und schafft und schafft. Und am Ende bewirkt er doch nichts wirklich Bleibendes, weil alles, was bleibend bewirkt wird, sagt das Wort Gottes, geschieht nicht durch Macht und nicht durch menschliche Kraft, sondern es geschieht durch meinen Geist, spricht der Herr. Das heißt, es geht tatsächlich um die Einheit mit seinem Geist. Das Fleisch des Menschen muss ruhen, damit der Geist Gottes wirken kann. Halleluja. Und die Bibel lehrt viel über dieses Eingehen in die Ruhe Gottes und über überhaupt in dieses Ruhen in Gott. Und sie lehrt uns zuallererst einmal ganz klar, der Schlüssel für diese Ruhe Gottes, in die Gott uns jetzt, glaube ich, auch in dieser Zeit ganz besonders ruft, der Schlüssel ist Glaube und Vertrauen. Halleluja. Glaube und Vertrauen. Hebräer 4, Vers 9 ist das Schlüsselkapitel eigentlich Hebräer 4 zu diesem Thema, die Ruhe Gottes, du kannst es selber auch nochmal nachlesen. Ich lese einfach mal Hebräer 4, Vers 9 bis 11 als erstes und dann noch Vers 3, weil da wird es dann nochmal deutlicher. Da heißt es Hebräer 4, Vers 9, also bleibt nun eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Mit anderen Worten, Gott hat diesen Ort der Ruhe für dich und für mich vorgesehen. Und er hat es vorgesehen für uns, dass wir tatsächlich aus dieser Ruhe heraus funktionieren. Ich sag dir, ein Leben als übernatürlicher Weltveränderer, ein Leben als Wunderwirker, das Übernatürliche Gottes zu erleben, ist nicht möglich, außer aus dieser Ruhe Gottes heraus. Es ist nicht möglich in menschlichem Aktionismus. Es ist auch nicht möglich in christlichem Aktionismus. Sondern menschlicher, auch christlicher Aktionismus bringt im Endeffekt menschliche Resultate. Aber Leben aus Gott heraus, aus seiner Ruhe heraus, bringt übernatürliche, göttliche Resultate. Und um die geht's. Ich lese weiter. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Am siebten Tag. Er bezieht sich eindeutig auf den siebten Tag. Und wir leben, wie ich gesagt habe, gerade jetzt am siebten Tag. Und dann sagt er weiter, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Er spricht vom Volk Israel in der Wüste, die, weil sie Gott nicht vertraut haben, nicht in diese Ruhe Gottes eingegangen sind, aus eigener Kraft aktionistisch wurden und damit die gravierendsten Fehler gemacht haben und deshalb über 40 Jahre lang im Kreis gelaufen sind, bis sie schlussendlich ins verheißene Land dann reinkommen konnten durch die Gnade Gottes. Halleluja. Aber das ist nicht für dich geplant. Du sollst nicht im Kreis rumlaufen, sondern Gott möchte, dass du tatsächlich direkt und unmittelbar jeden Schritt, den du gehst in deinem Leben, wirklich gemäß seinem Plan gehst. Und das heißt letztendlich aus seiner Ruhe heraus. Und dann heißt es im Vers 3 weiter oben, und das ist der Schlüssel dazu, er sagt ja, seid nun eifrig, in jene Ruhe einzugehen. Das heißt, wir sollen tatsächlich danach eifern. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig. Weißt du, ich glaube, teilweise ist es tatsächlich so, gerade jetzt in dieser Zeit, wo um dich herum erstmal alles runtergefahren wird, alles irgendwie, oder nicht alles, aber vieles wird runtergefahren. Beim Job werden Dinge runtergefahren. Du fährst nicht mehr so oft mit dem Auto raus, du triffst dich nicht mehr so oft mit Leuten und so weiter. All diese Dinge, Vieles wird einfach ruhiger. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass die Seele erstmal geradezu mit dem Gegenteil reagiert, nämlich wie mit einem Aufgerührtsein, mit einem Aktionismus. Was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt machen? Und sie sucht sich Beschäftigungen und sie sucht sich, ja, womit kann ich mich füllen? Womit kann ich mich beschäftigen? Sie surft im Internet auf und nieder und sucht nach irgendwas, was den Mangel füllt. Oder wie auch immer, einfach, sie kommt scheinbar nicht zur Ruhe. Und das ist tatsächlich, deswegen sagt ja der Hebräerbriefschreiber, seid nun eifrig, in diese Ruhe einzugehen. Das heißt, wir müssen uns bewusst, auch dann, wenn es im Äußeren ruhig ist, müssen wir uns trotzdem bewusst dafür entscheiden, auch im Geist tatsächlich in diese Ruhe einzugehen und tatsächlich diese Ruhe Gottes wahrzunehmen, weil so schnell schleicht sich dieses Agieren aus eigener Kraft wieder ein. Ja, so schnell. Ja, und umso wichtiger ist es, dass wir ganz bewusst in diese Ruhe Gottes eingehen und dass wir diesen Lebensstil letztendlich der Ruhe Gottes wirklich einüben. Und wenn es eine Zeit gab, wo du diesen Lebensstil lernen kannst, dann vielleicht jetzt. Und vielleicht ist das ein Teil des Planes Gottes für uns alle, auch gerade als Christen, dass wir es lernen in dieser Zeit wie nie zuvor, wirklich aus der Ruhe Gottes heraus zu leben. Natürlich, ich weiß, manche müssen jetzt gerade auch in so einer, dieser Übergangszeit, musst du vielleicht manches erst noch ordnen und sortieren und musst schauen, wie läuft's hier, wie läuft's da, musst vielleicht noch Einkäufe machen, ja, nicht hamstern unbedingt, aber muss dieses oder jenes regeln, muss gucken nach der Oma, muss schauen hier, dass mit den Kindern alles geregelt ist und so weiter und so fort, beruflich alles läuft und so. Aber ich garantiere dir, wenn diese Zeit jetzt hier noch ein bisschen länger geht und so sieht es ja momentan aus, dass es nicht gleich nächste Woche schon wieder vorbei ist, dann wirst du einfach in diese Phase kommen, wo einfach es einfach insgesamt etwas weniger wird und wo deine Seele tatsächlich wissen muss, wo es lang geht, damit sie eben nicht in Unruhe oder in falschen Aktionismus verfällt oder sich mit falschen Dingen zu füllen beginnt. Ja, das Wort Gottes sagt in Jesaja 28, Vers 16, wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt, wer vertraut, der wird nicht ängstlich eilen. Und deswegen heißt es auch im Hebräer 4, Vers 3, und das wollte ich gerade eben schon lesen, aber jetzt lese ich es euch vor. In Hebräer 4, Vers 3 heißt es, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Ja? Das heißt, in die Ruhe Gottes einzugehen, ist tatsächlich eine Entscheidung des Glaubens. Es ist ein Schritt des Glaubens, den du gehst, wo du ganz bewusst sagst, jawohl, ich entscheide mich gegen irgendwie die Action, die kommen will, gegen irgendwelche Beschäftigungstherapien, gegen einfach all das, was, ja, auch gegen das ständige Starren auf Corona und schauen, was ist da wieder und Nachrichten hier und Nachrichten da und so weiter und so fort. Weil man kann sich ja immer beschäftigen. Im Zeitalter der Medien kannst du den ganzen Tag dich mit irgendwas beschäftigen. Die Frage ist, ob es irgendwas bringt. Im Endeffekt bringt es nichts. Sondern was wirklich was bringt, ist, in die Ruhe Gottes einzugehen. Ja, das heißt in Jesaja 30, Vers 5, 30, Vers 15 heißt es, Jesaja 30, Vers 15, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Amen. Also genau das Gegenteil von Aktionismus, Hektik, Stress oder sonst irgendetwas. Ja. Also in dieser Zeit, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt oder am Sonntag, glaube ich, habe ich es gesagt, ist auch wichtig, triff in dieser Zeit nicht irgendwelche weitreichenden Entscheidungen, oh, jetzt wird alles in meinem Leben anders, jetzt mache ich das und wenn ich dann wieder mich frei bewegen darf, dann ziehe ich dahin um oder dann mache ich dies oder jenes. Pass auf, das können Dinge deiner Seele sein, die jetzt in dieser Zeit einfach versuchen, dich irgendwie durcheinander zu bringen und dich in Stress zu bringen. Ich empfehle dir einfach, wenn du alles erledigt hast im Äußeren und du Freiraum hast und freie Zeit hast, dann nutz diese Zeit in erster Linie dafür, um in die Ruhe Gottes einzugehen. Und nicht überall zu gucken und zu schauen, oh, was ist da, was kann ich da noch, was gibt es da vielleicht noch für eine Idee oder dies oder jenes. Und ich sage nichts dagegen, dass du nicht die Zeit auch nutzt, um Dinge zu tun nachher. Aber die Frage ist immer, woraus kommt es hervor? Ja? Kommt es hervor aus diesem Ort der Ruhe? Ja? Oder kommt es hervor aus dieser Unruhe? Ja, der Geist der Unruhe ist kein göttlicher Geist. Gott ist nicht unruhig. Sein Thron wackelt nicht und er ist auch nicht unruhig. Und die Engel um ihn herum sind auch nicht irgendwie in Unruhe und sagen, und flattern mit ihren Flügeln aufgeregt auf und nieder und sagen, oh Gott, oh Vater, was ist jetzt los hier? Wir haben eine Krise oder so irgendwas. Sondern im Himmel ist tiefer Frieden. Tiefer Frieden. Und genau das möchte Gott auch in deinem Herzen haben. Halleluja. Er möchte diesen Frieden in deinem Herzen haben, der höher ist als alle Vernunft. Nutz diese Zeit, um erstmal in die Ruhe Gottes einzugehen. Such die Gemeinschaft mit ihm. Bleib einfach cool. Lass dich nicht von außen leben, sondern such mehr als je zuvor die Gemeinschaft mit ihm. Halleluja. Weil das führt auf die Dauer dazu, dass du tatsächlich, wenn du diese Zeit jetzt so nutzt, auch wo du vielleicht insgesamt mehr Freiräume hast, wenn du diese Zeit so nutzt, dann wird das Ergebnis sein, dass du am Ende in deiner Beziehung zu Jesus einfach tiefer gegründet, stärker gefestigt und einfach stabiler und auch klarer bist in all den Dingen, wo du weißt, okay, dafür hat Gott mich bestimmt und darauf gehe ich zu und da bin ich in diesem Frieden und da bin ich in dieser Ruhe und Gott ist mit mir. Halleluja. Und ich sage dir, Gott ist mit uns. Amen, total. Halleluja. Ich weiß, Gott wird all das, was jetzt passiert, er wird es zum Besten dienen lassen für denen, die Gott lieben, für die, die Gott lieben, für den Leib Christi, für die, die heiß sind, für Jesus definitiv. Halleluja. Und damit für alle, die bei Glory Life dabei sind, er wird es zum Besten dienen lassen. Was ganz, ganz Starkes wird daraus hervorkommen. Halleluja. Und nachher werde ich euch auch noch eine Prophetie vorlesen, spezifisch für Deutschland, die auch damit zu tun hat. Halleluja. Also, wie nie zuvor möchte Jesus mit dir Gemeinschaft haben. Verbring also Zeit mit ihm, sprich mit ihm oder schau einfach auf ihn. Sei einfach mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Ich merke das einfach jetzt, die allerletzten Tage jetzt, heute, gestern und so, wie ich mehr und mehr wirklich in diese tiefen, starken Zeiten wirklich der Gegenwart Gottes hineinkomme, einfach in diese Ruhe auf meinem Sofa und so weiter. Nicht, dass ich nichts zu tun hätte, ich habe immer noch viel zu tun, durchaus halt andere Sachen als vorher oft, mehr organisatorisch oder persönlich oder wie auch immer in Gesprächen, E-Mails und so weiter. Ich habe immer noch genug zu tun, aber trotzdem merke ich einfach, wie Gott mich wirklich einfach hineinlockt in diese Zeit der persönlichen Gemeinschaft mit ihm und wie das immer stärker wird und immer stärker wird. Ich möchte einfach jetzt im zweiten Teil dieser ersten Stunde möchte ich dir einfach ein paar praktische Tipps geben zu diesem Thema, wie gehe ich in die Ruhe Gottes ein? Wie pflege ich diese Gemeinschaft mit Gott? Und du findest übrigens ein paar dieser Punkte, findest du übrigens auch in meinem zweiten Buch, das Buch Söhne der Herrlichkeit, das ich dir auch ans Herz legen kann. Jetzt in dieser Zeit hast du ja Zeit zu lesen. Also lies mal meine beiden Bücher, falls du sie noch nicht gelesen hast. Und in diesem Buch Söhne der Herrlichkeit, wie gesagt, wirst du dazu auch ein paar Punkte finden, wie du ganz praktisch einfach Zeit mit Gott verbringst, so dass du wirklich aus dieser Ruhe heraus die Stimme Gottes hörst und aus dieser Ruhe heraus lebst. Das Erste, was ich dir weitergeben möchte, ist, beginnt alles damit, dass du dir ganz bewusst Zeit dafür nimmst. Ja? Du musst dir bewusst Zeit dafür nehmen. Du kannst nicht einfach erwarten, dass irgendwann eines Tages ein Engel an deiner Haustür klingelt und sagt, so, jetzt ist die Zeit, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sondern du musst dir bewusst Zeit dafür nehmen. Du musst dir bewusst Zeit aussondern. Du musst ganz bewusst sagen, okay, Handy aus, E-Mail aus, Telefon weg, einfach all das, was dich ablenken kann, weg, all das, was du noch ordnen musst oder die neuesten Corona-News, einfach weg damit, tu es zur Seite, halt es draußen und nimm dir einfach diese persönliche Zeit mit Gott, wo nur du und er bist. Ich hatte heute, in meiner Zeit hatte ich dieses Wort immer wieder, das Zelt der Begegnung, ja. Er möchte dich im Zelt der Begegnung sehen. Mose hatte dieses Zelt der Begegnung aufgebaut. Es war ein sichtbares Zelt tatsächlich, die Stiftshütte. Und da ist er Gott begegnet. Und heute ist ja bekanntlicherweise dieses Zelt der Begegnung in uns durch Jesus Christus. Du kannst ihm in dir begegnen. Aber es ist wichtig, dass du im Geist dir bewusst dieses Zelt auch aufspannst, weil in dieses Zelt, deswegen ist es das Zelt der Begegnung, weil da nichts anderes rein darf, außer du und Gott. Ja. Es war auch damals so, wenn Mose ins Zelt der Begegnung kam, dann hat er nicht, was weiß ich, seinen ganzen Hausstaat da mitgenommen oder seinen ganzen Anhang oder seine Kühe oder seine Schweine und so weiter, um die er sich noch kümmern musste, sondern ist er ganz allein da reingegangen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und um das zu genießen mit ihm und um ihm von Angesicht zu begegnen. Also spanne dieses Zelt der Begegnung ganz bewusst aus. Sag einfach, wenn du dir diese Zeit nimmst, sag einfach ganz bewusst, so, jetzt hier mein Büro oder mein Wohnzimmer oder mein Esszimmer oder wo auch immer du das machst, mein Gebetszimmer, hier ist jetzt das Zelt der Begegnung, Herr. Und ich begegne jetzt dir von Angesicht zu Angesicht, alleine ich und du und alles andere ist draußen. Okay, also das ist der erste Schritt. Und dann das Zweite, was ich dir gebe, ist, und das habe ich ja jetzt auch in den letzten Stunden immer schon wieder gesagt, das Zweite ist, vorausgesandt wird immer der Lobpreis. Ja, 2. Chronik 20, Vers 20, das war die Strategie, die Gott Josaphat gegeben hat in der Zeit der Bedrängnis, als die Feinde immer näher rückten. Manche haben ja den Eindruck, ja, dieser Coronavirus rückt immer näher auf uns zu und so weiter. Gerade dann ist das Entscheidende, dass du ganz bewusst den Lobpreis vorne draus schickst. Ja, Lobpreis verändert die Atmosphäre. Ich sag mal auch so, Lobpreis bestimmt die Atmosphäre mit der Atmosphäre Gottes. Ja, Lobpreis führt dazu, dass die Atmosphäre Gottes die natürliche Atmosphäre übernimmt. Das heißt, beginn einfach deine Zeit mit Gott, das empfehle ich dir. Wie gesagt, du kannst auch natürlich die Schritte, die ich dir jetzt sage, auch ein bisschen anders anordnen oder wie auch immer. Aber ich empfehle dir, beginn mit Lobpreis und Anbetung, weil wenn das vorne draus geht, dann hilft dir das schon mal, deine Gedanken auszurichten. Es geht bei Lobpreis und Anbetung ja nicht darum, einfach nur ein paar Lieder zu singen, sondern es geht darum, wirklich mit diesem Fokus, Geist, Seele und Körper, den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und wie einfach ganz bewusst sich darauf zu fokussieren, jawohl, jetzt dreh dich raus aus dem Natürlichen und aus dem, was ich im Natürlichen empfinde oder aus dem, was im Natürlichen mich gerade bedrängen will oder um mich herum ist, und ich gehe bewusst hinein in diesen Lobpreis, weil ich einfach bestimmt bin für eine andere Ebene und eine andere Dimension. Und im Lobpreis breche ich durch, sozusagen durch das, was im Sichtbaren oder in meinem natürlichen Menschen sich irgendwie aufgebaut hat gegen die Gegenwart Gottes, was mich davon irgendwie ablenken oder abhalten könnte. Und ohne dass ich es merke, plötzlich wird mein Lobpreis von einem natürlichen Liedersingen verwandelt in ein übernatürliches Sein und Agieren im Thronsaal Gottes selber, im Himmel, in dieser übernatürlichen, göttlichen Dimension. Und plötzlich merkst du, jawohl, jetzt beginnt der Heilige Geist zu übernehmen. Und das ist das, was immer dein Ziel sein sollte, wenn du Lobpreis und Anbetung machst. Du solltest das Ziel haben, einfach wirklich auf diese andere Ebene im Geist zu kommen und durchzubrechen. Und dabei können dir helfen einfach gesalbte Lieder, auf denen die Herrlichkeit Gottes ist. Ich empfehle dir die neuen CDs von meiner Frau, von Irina, Freigemacht und wie heißt das andere? Die andere, Die Flut steigt, genau, diese beiden CDs. Kann ich dir empfehlen, als einfach im Hintergrund, mit denen kannst du Gott anbeten und preisen und loben. Du kannst natürlich auch deine eigenen Lieder singen, du kannst im Geist singen, du kannst andere Lieder, bei denen du spürst, einfach da ist was drauf, was mich wirklich in die Gegenwart Gottes hineinführt. Einfach, was auch immer dir hilft, um einfach wirklich dich zu fokussieren auf Gott und tiefer zu gehen im Geist und ohne, dass du es so richtig realisierst, wie und wann es passiert, aber plötzlich merkst du einfach, ja, jetzt ist schon eine andere Dimension. Der Heilige Geist hat übernommen, nicht mehr meine Sorgen, nicht mehr meine Gedanken, nicht mehr meine Ängste dominieren, sondern der Heilige Geist hat übernommen. Und auf diesem Weg ist es durchaus auch eine Hilfe, wenn du zwischendurch immer wieder Proklamationen machst, wo du einfach Dinge, die dir auf dem Herzen liegen, proklamierst, wo du Dinge betest, auch deine Anliegen Gott sagst, die dir vielleicht auf der Seele liegen. Zum einen natürlich, weil du möchtest, dass deine Anliegen von Gott erledigt und erhört werden, aber zum anderen auch, damit sie einfach von deiner Seele weg sind, weil das ist ganz wichtig. Alle eure Sorgen werft auf ihn, sagt er, denn er sorgt für euch. Ja, Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 7 ist eine starke Stelle in dem Zusammenhang, wo es heißt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also Gebet und Flehen mit Danksagung. Es ist immer wichtig, wenn du Gott etwas bittest, dann lass es immer am Ende in Danksagung münden. Bleib nicht beim Bitten und beim Betteln, schon gar nicht betteln, sondern aber auch bleib nicht beim Bitten nur, sondern beginne ihm zu danken. Proklamiere die Erhörung. Ja, Hiob Kapitel 22, Vers 28 heißt es ja, dekretierst du eine Sache, proklamierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Ja, das heißt, du sprichst die Dinge aus dem Geist, aus dem Fluss des Geistes im Lobpreis aus. Du dankst ihm dafür, dass er es tut. Du proklamierst es und somit kannst du erwarten, dass es passiert. Und damit auch kannst du es von deiner eigenen Seele runterlassen, weil du weißt, okay, jetzt kümmert sich Gott drum. Und die Konsequenz ist, der zweite Teil von der Vers 7 dann, Philipper 4, Vers 7, wo es dann heißt, und der Friede Gottes, Halleluja, das ist das, was Gott dir geben möchte in dieser Zeit. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Halleluja. Das ist das Ergebnis. Das heißt, nach dieser Phase im Lobpreis und am Ende des Lobpreises und mal vielleicht auch zwischen dem Lobpreis, wo du Dinge proklamierst, wo du Dinge betest, wo du Dinge freisetzt, wo du Gott vielleicht auch anflehst und wirklich dich ausstreckst und sagst, Herr, ich brauche mehr von dir. Oh, übernimm mich. Nicht ich soll leben, sondern du sollst leben, wo du einfach dich ausstreckst in Gott hinein, dich ausstreckst mit aller Entschiedenheit deines Herzens. Das Ende dieser Phase wird sein, dass mehr und mehr der Friede Gottes dich übernimmt. Und das ist total entscheidend. Halleluja. Und um deine Seele einfach so richtig runterzufahren und so richtig in die Ruhe zu bringen, hilft dir dann auch in dieser nächsten Phase deiner Zeit mit Gott, hilft dir dann zum Beispiel christliche Meditationsmusik, ja, wo einfach auch die Herrlichkeit Gottes drauf ist, aber die einfach diese Ruhe, diesen Frieden einfach verstärkt in deiner Seele und die dir hilft, auch gleichzeitig höher zu gehen. Ja? Es geht nicht nur darum, um ruhige Musik, sondern es geht einfach auch um Musik, die aus der Herrlichkeit Gottes heraus inspiriert ist und deswegen, wenn du dich auf sie einlässt, dich wirklich höher hebt. Ja? Du musst es einfach selber ausprobieren, was dir dabei hilft, welche Art von Musik dir dabei hilft. Wir haben ja auch am Büchertisch einige CDs, die in diese Richtung hilfreich sind oder findest im Internet, im YouTube natürlich auch Dinge. Einfach Dinge, die dich höher kommen lassen im Geist und die gleichzeitig deine Seele herunterfahren, wo du dann einfach in eine Phase kommst, wo du tatsächlich auch mal eine Zeit lang gar nichts denkst, ja, wo du einfach nur Jesus anschaust oder einfach dir bewusst machst, wow, jetzt bin ich von Angesicht zu Angesicht. Oh, ist stark auch hier heute Abend, Halleluja. Gott ist so mächtig da. Von Angesicht zu Angesicht. Er schaut dich an, du schaust ihn an. Und weißt du, in einer wirklich tiefen Liebesbeziehung ist es auch so, da muss man nicht immer was sagen, sondern da kann man sich tatsächlich auch einfach mal anschauen, von Angesicht zu Angesicht, nichts sagen und sich gleichzeitig in der Tiefe verstehen. Halleluja, Halleluja. Preist den Herrn. Komm einfach eine Zeit lang völlig zur Ruhe in ihm. Und wenn du merkst einfach jetzt, meine Seele ist jetzt so richtig zur Ruhe gekommen, dann kannst du beginnen einfach deinem Geist die Erlaubnis zu geben, dich einfach zu führen und dich meditieren zu lassen. Meditieren zu lassen über den Dingen Gottes. Meditieren zu lassen vielleicht auch über dem, was du gesehen hast im Lobpreis, vielleicht über ein Bild, das er dir gegeben hat. Oder meditieren zu lassen über ein bestimmtes Wort aus der Bibel, das dir einfach bewusst gemacht wird vom Heiligen Geist in dieser Zeit. Oder auch du meditierst einfach über deine Beziehung zu Jesus und schaust einfach, was er dir sagen möchte. Fragst ihn, stellst ihm Fragen. Sagst, Herr, was möchtest du mir dazu sagen? Hörst auf ihn, ja, und kommst einfach zur Ruhe in ihm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und du wirst merken, aus dieser Zeit heraus, aus dieser Zeit der Ruhe, aus dieser Zeit der Meditation heraus, ja, wie gesagt, du kannst, Meditation heißt ja nichts anderes als etwas in die Mitte stellen. Ja, Meditation ist nichts Esoterisches, sondern es heißt einfach etwas in die Mitte stellen. Das Wort Gottes in die Mitte stellen. Die Person Jesu Christi in die Mitte stellen. Deine Beziehung zu Jesus in die Mitte stellen. Ja, einfach ihn sehen und ihn fragen, Herr, wie siehst du mich? Ja. Oder was möchtest du mir gerne heute persönlich sagen? Und er wird dir antworten, er wird dir Dinge zeigen, er wird zu dir reden, weil er ist ein redender Gott. Und du hast ein hörendes Herz, weil das Wort sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Also es ist eine Lüge zu glauben, dass man Gott nicht hört. Nein, du hörst Gott. Das Entscheidende ist nur, dass du die anderen Einflüsse, deine Seele, deinen natürlichen Menschen runterfährst, weil die Stimme des Geistes, die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Geist ist eine zarte, ist eine leise Stimme von innen raus normalerweise. Es ist nicht die laute Stimme von außen. Normalerweise sind die lauten Stimmen von außen eher das Fleisch oder gar der Teufel. Und deswegen ist es so wichtig, einfach das auszuschalten und in diese Ruhe zu kommen. Und dann wirst du merken, einfach, wenn du aus dieser Zeit heraus, aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus, kommt dieser Fluss aus deinem Innersten in Gang, ein Fluss der Offenbarung, ein Fluss des Redens Gottes. Du kannst dann vielleicht dich hinsetzen und einfach schreiben, was Gott dir sagt oder die Offenbarungen, die er gibt. Und plötzlich merkst du, da fließt es, da ist frisches Leben, das hervorkommt. Ja, Jesus hat nicht umsonst gesagt, diejenigen, die an mich glauben, also die mir vertrauen, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Ja. Wenn du ihm vertraust, gehst du in diese Ruhe Gottes sein und dann kommen aus deinem Innersten diese Ströme lebendigen Wassers hervor. Und plötzlich hast du die Offenbarungen aus dem Wort Gottes, die du brauchst, oder du hast die Sicht für dein persönliches Leben und du weißt plötzlich, aha, das sind jetzt die nächsten Schritte, die ich tun werde. Und mit einmal hat dein ganzer Tagesablauf einfach gleichzeitig einen tiefen Frieden und gleichzeitig eine tiefe Sicherheit in sich, dass du weißt, was du zu tun hast. Ja, dass du einfach eins nach dem anderen tun kannst, ohne im Stress zu sein, ohne in Hektik zu sein, ohne unsicher zu sein, oh, ist das jetzt richtig oder ist das jetzt richtig? Du weißt plötzlich einfach einen Schritt nach dem anderen, weil du aus diesem inneren Fluss heraus agierst. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, schon seit Jahren zur Angewohnheit gemacht, dass ich keine wesentlichen Sachen tue im Laufe eines Tages, bevor ich nicht weiß, dass ich aus diesem Fluss heraus agiere und handle. Und wo ich einfach weiß, ja, jetzt gehe ich einfach in diesem friedvollen Fluss. Und da weiß ich, egal was kommt auch im Laufe des Tages, es kann nichts sein, was von der Herausforderung her größer ist als das, was in mir sich bewegt, als der in mir ist. Dieser Strom des Friedens, dieser Strom der Klarheit, dieser Strom der Sicherheit ist immer stärker als alles, was von außen kommen will. Wichtig ist einfach, dass du möglichst gleich morgens einfach diesen Strom in dir zum Sprudeln bringst. Und es geschieht durch Eingehen in die Ruhe Gottes. Plötzlich merkst du, auch während du dann durch den Tag gehst, obwohl du dann nicht mehr direkt Zeit jetzt in dem Sinne mit Gott dann hast, vielleicht wo du ganz ausgesondert bist, sondern wo du einfach Dinge zu tun hast, zu arbeiten hast, dich um Sachen zu kümmern hast, um deine Kinder oder was auch immer. Aber trotzdem merkst du plötzlich, dass Angst oder Sorgen oder Unruhe oder Aktionismus einfach gar nicht mehr die Power haben. Es kommt einfach gar nicht mehr an dich ran, sondern da ist einfach dieser Frieden, da ist einfach diese Sicherheit in dir und alles fließt einfach. Alles fließt daraus hervor. Preist den Herrn. Und das ist der Lebensstil, für den Gott uns bestimmt hat. Und aus diesem Leben heraus fließen die größten Wunder. Das ist tatsächlich der Schlüssel. Manche denken, die größten Wunder fließen daraus, dass man am lautesten aktionistisch powert und betet und tut und macht. Und weißt du, und das ist alles, es gibt alles einen Platz dafür. Irina wird jetzt in der zweiten Stunde, wird sie uns einfach auch noch über die Power des Sprachengebets lernen. Und das ist tatsächlich auch ein absoluter Schlüssel, auch für deinen Alltag. Aber gleichzeitig gilt immer, bei all dem gilt immer, das übernatürlichste Wirken kommt immer aus dieser tiefen Ruhe Gottes hervor, weil das ist der Punkt des Glaubens, das ist der Punkt des Vertrauens. Ja, im Vertrauen und in der Ruhe ist eure Rettung. Ja, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Und er spricht hier von übernatürlicher Stärke. Nicht natürliche Stärke, sondern übernatürliche Stärke. Halleluja. Preist den Herrn. Diese Punkte, die ich dir jetzt genannt habe, sind natürlich kein unverrückbares Schema, das ist auch klar, sondern du kannst sie natürlich variieren, du kannst es mit unterschiedlichen Elementen oder die Elemente auch unterschiedlich miteinander kombinieren. Aber ich glaube, dass das doch gute und wichtige Anhaltspunkte sind, einfach für dein geistliches Leben. Letztendlich die mittelfristige, die langfristige Folge eines solchen Lebensstils wird tatsächlich sein, dass mehr und mehr Christus in dir Gestalt gewinnt. Und das ist das, was Paulus betet, was er möchte bei jedem Einzelnen. Und das ist das, was ich auch bete für jeden Einzelnen von euch. Ich erleide abermals Geburtswehen, sagt Paulus, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Mehr und mehr wird Christus in dir Gestalt gewinnen. Er wird mehr und mehr dein Leben übernehmen. Und damit wird mehr und mehr dein geistlicher innerer Mensch so stark und so gefüllt sein, dass egal was auch immer die Herausforderungen sein mögen, egal was auch immer das Unvorhergesehene sein mag, was auf dich zukommt, du bist immer in dieser Stärke. Du bist immer in diesem übernatürlichen Wandel des Friedens und der Ruhe. Und die Wunder und die Zeichen folgen dir, wo immer du hingehst. Krankheit muss weichen, Dämonen müssen weichen, sogar der Tod muss weichen, weißt du? Jesus stand im Angesicht des Todes, des toten Lazarus, der 4 Tage tot war, stand in dieser vollkommenen Ruhe, in dieser vollkommenen Sicherheit, in dieser vollkommenen Unerschütterlichkeit. Es muss dir geben. Weißt du, Martha sagt, er riecht schon. Und von Jesus heißt es einfach, er stand da und er sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Ich weiß, dass es schon passiert ist. Und jetzt rede ich einfach nur noch dieses Wort, damit die um mich herumstehen, das auch hören und sage einfach, Lazarus, komm heraus. Halleluja. Und in dem Moment kam Lazarus heraus. Das war unser Prototyp. Jesus, unser Prototyp, der aus dieser Ruhe, aus diesem vollkommenen Frieden heraus den Tod besiegt hat und sogar zum Tod gesprochen hat und der Tod musste weichen, weil das ist der übernatürliche Lebensstil der Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt dürft ihr einfach zum Ende dieser Stunde, da wo ihr seid, einfach mal zusammen aufstehen oder auch alleine, wenn du alleine bist. Und jetzt möchte ich einfach diese Gnade und diese Zuteilung über dir freisetzen, dass du tatsächlich jetzt in dieser Zeit einfach starke Zeiten mit Gott hast, starke Zeiten in und aus der Ruhe Gottes. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, Herr, der jetzt diese Botschaft hört. Und ich danke dir, Herr, für diese Impartation und diese Zuteilung, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder Einzelne, der jetzt mit uns verbunden ist und zugeschaltet ist, wirklich aktiviert wird, Herr, in diesem Lebensstil in und aus der Ruhe Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen eine frische Wirksamkeit, einen frischen Zug, eine frische Entschiedenheit gibst, wirklich in diese Ruhe einzugehen und aus dieser Ruhe heraus zu leben, Herr. Einfach alles, was im Äußeren ist, zu regeln und dann zu sagen, okay, jetzt nur noch ich und Gott. Und diese Zeit zu haben, in der wir tatsächlich frische Räume der Herrlichkeit anzapfen, in der wir frische Räume der Wunder, frische übernatürliche Räume, in denen wir vielleicht noch nie waren, anzapfen, hineingehen in Dimensionen, in denen wir noch nie zuvor waren. Und diese Wirksamkeiten, die alle in diesen Räumen der Herrlichkeit für uns vorbereitet sind und für uns bereit liegen, dass wir sie anzapfen und dass wir sie hier auf die Erde bringen, Herr, und hier auf der Erde wirksam werden lassen für all die Menschen um uns herum, die jetzt so verzweifelt einfach Gott brauchen und sein Wirken brauchen, seine Liebe brauchen, seine Freude brauchen, seinen Frieden brauchen, seine Herrlichkeit brauchen. Danke Vater für frische Wunder, die hervorkommen aus diesen Zeiten mit dir, Herr. Danke Vater für frische Wirksamkeiten, Herr, die hervorkommen. Danke Vater für frische Erweckungsschübe, die hervorkommen, Herr. Für frische Bekehrungsschübe, die hervorkommen, Herr, durch die Söhne und Töchter, Herr, wo wir viele Menschen, Herr, mit dir in Verbindung bringen und viele Menschen zu dir führen können, gerade jetzt in dieser Zeit. Danke, Vater, für frische Schübe, die aus diesen Zeiten der Ruhe und des Friedens in dir, aus diesen Zeiten der Gemeinschaft mit dir hervorkommen, jetzt in dieser Zeit, Herr. Wir preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest in dieser Zeit. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt in diesen Zeiten, die wir haben, Herr, und die wir auch haben werden, auch wenn diese Corona-Sache vorbei ist, die wir weiter haben werden. Aber ich danke dir, Herr, dass aus diesen Zeiten wirklich Ströme lebendigen Wassers unendlich, unstoppbar hervorfließen, überall, wo Söhne und Töchter Gottes sind, überall in das ganze Land hinein, überall in die Orte, in die Dörfer, in die Städte, in die Nationen hinein, Herr, in dem Namen Jesu Christi. Und ich danke dir für eine neue Welle der Erweckung, Herr, die kommt, Herr, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Europa, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du es jetzt freisetzt in dieser Zeit. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich möchte euch noch was Ermutigendes sagen, bevor ich mit meiner Stunde zum Ende komme. Ich habe jetzt, vor zwei Tagen hat mir der Tim Kasketten, der ja auch schon hier in der Schule gelehrt hat, im Prophet aus Amerika, hat mir über WhatsApp eine Prophetie weitergeleitet von einem Propheten, der in Arizona lebt. Ich kannte den bisher überhaupt nicht, aber es ist ein Amerikaner. Aber Gott hat ihm gerade jetzt vor ein paar Tagen ein spezifisches Wort für Deutschland gegeben, was ganz interessant ist. Ich meine, man könnte ja eigentlich denken, die Amerikaner haben jetzt auch mit sich selber zu tun. Aber Gott hat ihm ein Wort für Deutschland gegeben. Und dieses Wort ist tatsächlich, ich werde es jetzt nicht komplett vorlesen, weil das ist ziemlich ausführlich. Es ist tatsächlich sehr präzise und geht auch sehr ein einfach auf die geistlichen Wurzeln in diesem Land. Er spricht zum Beispiel von den geistlichen Wurzeln durch die Reformation, durch Jan Hus, den Märtyrer, den vorreformatorischen Märtyrer im 15. Jahrhundert. Er spricht von den Herrnhutern, von Zinzendorf und so weiter und so fort. Und ein Ausschnitt einfach von dieser Prophetie ist tatsächlich die, dass er gesehen hat. Er sagt hier, ich übersetze es einfach, beziehungsweise ich lese es auf Englisch und übersetze es dabei. Er sagt, what is God saying? Und er spricht jetzt, was sagt Gott jetzt in dieser Zeit? Und er sagt, get ready for a reoccurrence of what the Moravians call the golden summer. Das heißt, er sagt, macht euch bereit für ein Wiederkehren dessen, was die Herrnhuter den sogenannten goldenen Sommer genannt haben. Er spricht hier von dem Sommer 1727, als der Geist sich mächtig auf die Herrnhuter ausgegossen hat, in Herrnhut damals. Und damit hat diese 100-jährige Gebetsbewegung und Missionsbewegung, die um die ganze Welt ging, gestartet. Das war im August 1727. Und die Herrnhuter nannten das den goldenen Sommer. Und er sagt, macht euch bereit für die Wiederkehr dessen, was sie einen goldenen Sommer nannten. Und er spricht tatsächlich auch vom Sommer 2020. Er sagt, macht euch bereit im Sommer dieses Jahres 2020, dass dieser goldene Sommer sich manifestiert, der damals das gleiche Portal der Herrlichkeit geöffnet hat, das jetzt bereitsteht, sich zu öffnen über euch und über eure Nation und über der Welt. Und er sagt, Gott wird Deutschland mächtig gebrauchen, so wie er damals die Herrnhuter mächtig gebraucht hat, um eine weltumspannende Erweckungsbewegung zu initiieren und zu fuelen auch, also zu befeuern. Er wird Deutschland mächtig gebrauchen. Und er sagt, ja, schaut auf diesen Sommer. Und ich glaube, dass das passt tatsächlich prophetisch, weil ich glaube, wenn wir durch diese Sache jetzt durchgegangen sind, dann wird etwas völlig Neues hervorbrechen. Und jetzt ist aber die Zeit, wo wir uns dafür positionieren. Das heißt, jetzt ist die Zeit für Gemeinschaft mit Gott wie nie zuvor. Jetzt ist die Zeit, dich zu positionieren wie nie zuvor, in deiner Zeit mit Gott, auch zu beten wie nie zuvor und zu erwarten, dass Gott Mächtiges vorbereitet hat und Mächtiges wirken wird. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, ich bin begeistert. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Und jetzt möchte ich einfach am Ende dieser ersten Stunde, weil wir werden heute keine Pause machen dazwischen, sondern ich möchte einfach sozusagen als Zwischenblock, bevor dann Irina kommt mit der zweiten Stunde, möchte ich dir einfach jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben zu säen, so wie wir das immer tun in der Glory Life Schule, dass du die Gelegenheit hast zu säen. Ich möchte dir wirklich auch empfehlen und ans Herz legen, auch in dieser Zeit, lass nicht nach im Geben, sondern gerade in der Krise legst du das Fundament für das zukünftige Wachstum. Gerade was du jetzt in der Krise tust, entscheidet ganz stark darüber, was du jetzt säst, im Glauben säst, entscheidet ganz stark darüber, was einfach auch du erntest, dann, wenn einfach auch diese spezifische Zeit vorbei ist. Also bleib voll dran, das empfehle ich dir wirklich, bleib voll dran mit Säen, bleib voll dran mit dem Zehnten geben, säe einfach in den Boden des Wirkens Gottes, weil Gott hat Gewaltiges vor. Wir müssen uns bereit machen für eine gewaltige Ernte. Ich habe es ja schon über die Rundmail auch geschrieben. Wir hatten am Sonntag, wie ich am Anfang ja gesagt habe, weit über 1000 Leute hier bei uns im Gottesdienst, die nicht live hier anwesend waren, sondern über Livestream zugeschaltet waren. Aber stellt euch mal vor, wenn die alle hier zu uns in den Gottesdienst kommen, dann müssen wir ganz schnell anbauen. Halleluja. Das heißt, wir werden nach dieser Corona-Geschichte nicht weniger Platz brauchen, sondern eher mehr Platz brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt schon Pläne machen, zu investieren, um einfach das zukünftige Wachstum und die zukünftige Ernte auch einzubringen. Und ich möchte dir einfach gerade jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben, hineinzusäen, auch in diese kommende Ernte und einfach das zu tun, was dir der Heilige Geist zeigt. Du hast die Möglichkeit, hier ist das PayPal an der Wand. Du kannst über unsere Homepage auch den Button für PayPal anklicken, auf dem Header geben, kannst du das säen. Oder du kannst natürlich auch für dich einfach dir eine Verpflichtungserklärung schreiben und sagen, okay, das überweise ich in den nächsten Tagen, den Betrag, so wie du es hier auch tust, wenn du live dabei bist. Einfach säe hinein in das Reich Gottes jetzt. Frag den Heiligen Geist, was soll ich tun? Und das tust du einfach. Und sei frei da drin, einfach jetzt da, wo du bist, das zu tun. Wir wollen einfach gemeinsam auch die Verheißungen proklamieren, auch für unser Geben. Also das ist auch immer wichtig, dass wir im Glauben uns immer auch mit dem Wort Gottes diesbezüglich verbinden, wenn wir geben, weil das eine ist zu geben und das andere ist dem Wort Gottes zu glauben, den Verheißungen Gottes zu glauben fürs Geben. Ja? Das Geben ist nicht ein Automat oder Automatismus, wo wir einfach was reinwerfen und dann kommt es automatisch zurück, sondern wenn wir unser Saatkorn säen und es mit dem Glauben und mit den Verheißungen des Wortes Gottes verbinden, dann bringt es gewaltige Frucht. Also, mach dein Saatkorn bereit und dann lass uns gemeinsam das proklamieren. Ich lese es einfach und ihr könnt es mitlesen. Ihr habt die Folie ja mit eingeblendet. Lass uns es gemeinsam proklamieren über unseren Finanzen. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinen Besitz. Amen, das sagen wir. Er bedroht den Fresser, er wird dir nichts wegnehmen, auch durch diese Krise, er wird dir nichts wegnehmen, sondern du wirst am Ende besser dran sein als vorher, in Jesu Christi Namen. Weil er bedroht den Fresser als Zehntengeber, das ist die Verheißung, die dem Zehntengeber gilt. Er bedroht den Fresser über meinen Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Und dann, als Sämann von finanziellen Samen, das sind die Saatkörner, die du über den Zehnten hinaus säst in das Reich Gottes, als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut auf mein himmlisches Bankkonto. Der Zinssatz dafür beträgt 3.000, 6.000 oder 10.000%. Mein himmlischer Vater wacht über mein Bankkonto im Himmel, garantiert meine Einlagen. Pass mal auf, Irina, kannst du mal nach vorne kommen? Ich möchte gerne einfach mit dir zusammen auch über meinem Saatkorn das proklamieren. Halleluja, weil das ist ja unser Saatkorn. Preist den Herrn. Halleluja, weil mein himmlischer Vater wacht über mein Bankkonto im Himmel, garantiert meine Einlagen und durch Glauben rufe ich unter der Führung des Heiligen Geistes jederzeit von meinem himmlischen Bankkonto ab, was hier auf der Erde gebraucht wird. In Jesu Namen. Und das gilt für dich. Mach dir keine Sorgen um Finanzen, sondern vertraue ihm. Sähe, sei ein treuer Geber, ein treuer Zehntengeber, ein treuer Sämann und vertraue auf sein Wort. Und er wird dir geben, was du brauchst. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Und jetzt dürft ihr einfach geben. Wir tun nochmal die PayPal-Sache an die Wand, sodass ihr einfach das tun könnt, was er euch zeigt. Und während ihr das tut, gebe ich euch noch die Ansagen weiter, auch jetzt, bevor dann Irina kommt zur zweiten Stunde. Wir haben jetzt am Sonntag, Achtung, denkt dran, am Sonntag haben wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Genau wie es ursprünglich geplant war. Nur die Heilungsräume am Samstag müssen leider ausfallen, aber am Sonntag haben wir Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Du kannst leider nicht live hierher kommen, aber wir kommen live zu dir hier aus dem Glory Life Zentrum mit Herrlichkeits- und Wunderpower Gottes, die fließt genauso über die Kanäle des Internets, genauso wie wenn du live hier wärst. Also sag auch deinen kranken Freunden, Bekannten, Verwandten, den noch Ungläubigen, sag ihnen Bescheid, dass sie mit reinkommen sollen in den Livestream am kommenden Sonntag. Denk dran, am kommenden Sonntag ist Zeitumstellung. Wir haben deshalb ausnahmsweise beschlossen, dass der kommende Sonntag Livestream ab 10.30 Uhr ist. Also nicht 10 Uhr, sondern 10.30 Uhr. Das heißt, wer aus Versehen verschläft, eine Stunde zu lang schläft, verpasst nur eine halbe Stunde. Und wer aus Versehen noch nach der alten Zeit geht, beziehungsweise, wie rum ist es? Ja, egal, auf jeden Fall, wer eine halbe Stunde zu früh ist, muss nur eine halbe Stunde warten, bis losgeht. Also deswegen haben wir gesagt, machen wir 10.30 Uhr, dann ist allen gerecht geworden. Und außerdem kannst du ein bisschen länger schlafen. Also 10.30 Uhr, ausnahmsweise 10.30 Uhr, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Lad deine Freunde, Bekannte, Verwandten ein. Teil den Link über WhatsApp, über Facebook, über was auch immer, Twitter, Instagram und was auch immer du sonst benutzt. Einfach, weil das wird eine starke, starke Zeit werden. Halleluja. Du kannst dich übrigens auch, in manchen Häusern wird ja in Kleinstgruppen auch mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand wird ja auch das zusammengeschaut, der Livestream. Kannst du dich erkundigen bei uns im Büro, wo das alles stattfindet. Einfach kannst anrufen oder per E-Mail nachfragen. Und dann noch etwas Neues haben wir, nämlich nächsten Dienstag, 19.30 Uhr ist ja Glory Life Intensivabend und auch den werden wir Livestream live hier machen. Wir werden ihn hier aus dem großen Saal machen und wir werden verschiedene Prediger von Glory Life haben, die als Team hier vorne predigen werden und wir werden Lobpreis haben, wir werden Gaben des Geistes haben und auch das wird voll fließen, auch über Internet. Wir haben jetzt vom Sonntag so viele gewaltige Zeugnisse, was alles passiert ist. Stimmt, ich wollte euch noch ein paar Sachen vorlesen übrigens, genau. Ich lese mal vor, was letzten Sonntag, das war ja übrigens kein Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in dem Sinn, sondern einfach ein normaler Herrlichkeitsgottesdienst, aber wir haben so viele Zeugnisse bekommen, auch von Heilungen und auch die Worte der Erkenntnis, die wir hatten, sind bestätigt worden. Ich lese euch einfach mal nur ein paar Beispiele vor, zum Beispiel hier schreibt jemand aus Nörten-Hartenberg, ich weiß gar nicht, wo das liegt, sagt, gestern habe ich euren Gottesdienst vom Sonntag gesehen. Seit etlichen Wochen habe ich im linken Fuß Schmerzen im Bereich der Achillessehne, wenn ich gehe, besonders morgens. Georg Karl hat genau diesen Punkt, also in dem Wort der Erkenntnis, angesprochen. Und als er gebetet hat, habe ich meine Hand an die Sehne gelegt. Und heute Morgen nun sind keinerlei Schmerzen mehr beim Gehen vorhanden. Danke und Ehre sei Gott. Halleluja. Hier ist jemand, schreibt, ich bin sonst in der Gemeinschaft von Glory Life in Augsburg mit Milada dabei und natürlich heute auch im Livestream mit allen verbunden. Durch deine Heilungsworte sind meine Knieschmerzen weg und auch meine Schulterschmerzen sind schon besser geworden. Halleluja. Oder hier, das ist auch ein starkes Zeugnis. Jemand schreibt, während des Gottesdienstes heute im Livestream wurde mein Zeigefinger geheilt. Er war steif gewesen. Also jemand hatte einen steifen Zeigefinger. Aber während des Gottesdienstes plötzlich konnte ich ihn wieder zu einer Faust biegen wie alle anderen Finger. Danke, Jesus. Halleluja. Alles über Livestream am Sonntag. Hier schreibt jemand, das ist auch stark, es ist interessant, was man über Livestream alles erleben kann. Schreibt jemand, heute habe ich den Livestream siegreich durch die Corona-Krise mit Georg und seiner Frau angeschaut. Währenddessen habe ich im Hintergrund Musik vom Himmel gehört. Das ist interessant, ja? Also die Engel sind mit dabei. Als Georg gebetet hatte, hatte ich das Gefühl, dass ein Geist verschwand, der irgendetwas mit meinem Rücken angestellt hatte. Auch interessant. Halleluja. Hier schreibt jemand, heute Morgen durfte ich während des Gottesdienstes eine Heilung meiner rechten Schulter erleben. Seit einigen Wochen fuhr ein unheimlicher Schmerz durch meine rechte Schulter, auch wenn ich den Arm hob und mich nach Gott ausstreckte. Ab heute Morgen, also ab dem Livestream-Gottesdienst, ist dieser Schmerz jetzt weg und ich kann meinen rechten Arm ohne Schmerzen heben. Preis sei Gott. Halleluja. Preis den Herrn. Oder hier, ich kann gar nicht alle Heilungen jetzt vorlesen, aber hier noch was anderes, auch interessantes. Hier schreibt eine Mutter aus der Nähe von München, schreibt von ihrer 1,5-jährigen Tochter und sagt hier, während des Livestreams hat auch unsere 1,5-jährige Tochter folgendermaßen beim Bekehrungsaufruf reagiert. Ich hatte einen Bekehrungsaufruf gemacht am Sonntag und sie hat folgendermaßen reagiert. Als du es erklärt hast und die Worte nanntest, ich brauche diese enge Verbindung, sagte sie mehrfach bitte. Sie hat ja noch nicht so einen großen Wortschatz mit 1,5 Jahren. Dann, du hast währenddessen gefragt und die Worte genannt, ich möchte ganze Sache mit dir machen, ist noch jemand da? Da sagte meine Tochter ganz bestimmt, ich. Und mehrfach während des Übergabegebetes sagte sie, haben, haben. Ihr aktiver Wortschatz ist für eine 1,5-Jährige noch sehr begrenzt, aber mit den entscheidenden Worten bitte, ich und haben, betete sie wachsam mit und traf eine Entscheidung für Jesus. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Preis den Herrn, Halleluja. Ja, von überall her sind die Berichte gekommen. Hier ist eine Frau, die aus Frankreich schreibt, speziell aus der Gegend von Grenoble-Chambéry. Sie schreibt, vielen Dank für den wunderschönen Gottesdienst heute Morgen. Ich lebe in Frankreich und bin einmal 2018 persönlich in einem Gottesdienst bei euch gewesen und konnte es so heute wieder sein. Die Frau mit dem Klavier, von der Georg unter anderem sprach, das war ein Wort der Erkenntnis, das bin ich gewesen. Und sie schreibt in Klammer, vielleicht gibt es ja auch noch andere. Und dieses Wort Georgs, beziehungsweise das Wort des Heiligen Geistes in Wirklichkeit, hat mich in dem bestätigt, was der Heilige Geist seit ganz kurzer Zeit in mir geweckt hat. Preist den Herrn. Und sie möchte gern Kontakt mit anderen Glory Lifern in Grenoble-Chambéry haben. Also wenn du aus dieser Gegend kommst, dann melde dich. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist auch noch ein starkes Zeugnis aus einem unserer Glory-Häuser, die ja auch online und per Skype stattgefunden haben am Dienstag. Hier ist zum Beispiel ein Zeugnis aus dem Glory-Haus von der Astrid, wo es heißt, Wolfgang hat über Skype für Alexandra gebetet. Ihr Bein war entzündet, sie hatte starke Schmerzen und sie hatte Angst, dass sie eine Thrombose bekommt. Wolfgang hat die Angst rausgeworfen und für das Bein gebetet und alle haben die heilende Kraft Gottes zu Alexandra online fließen lassen. Kurze Zeit später schrieb sie eine WhatsApp, dass sie kurz nach dem Gebet viel besser laufen konnte. Sie konnte problemlos die Abendrunde mit ihrem Hund drehen. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Und so viele andere Dinge. Ich lese einfach im Laufe der nächsten Zeit auch noch weitere Dinge vor. Aber auf jeden Fall kannst du daran sehen, Gott ist mächtig am Wirken über Livestream. Gott macht keine Pause mit Wundern oder so jetzt in dieser Zeit. Im Gegenteil. Halleluja. Jetzt am Sonntag werden wir einen gewaltigen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst über Livestream haben und dann am Dienstag einen gewaltigen Intensivabend und nächsten Donnerstag wieder um 19.30 Uhr einen gewaltigen Livestream Glory Live Schulabend. Halleluja.